Die Arabische Liga hat der international anerkannten libyschen Regierung Unterstützung zugesagt. Generalsekretär Nabil al-Arabi forderte die Mitgliedstaaten auf, unverzüglich und effektiv auf das Hilfegesuch der Regierung in Tobruk zu reagieren und die libyschen Streitkräfte zu bewaffnen. Die international anerkannte Regierung hatte darum gebeten, um gegen den Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat vorgehen zu können, der seit Juni die Stadt Sirte beherrscht. 4 Jahre nach dem Sturz und dem gewaltsamen Tod des langjährigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi wird Libyen von einem Bürgerkrieg zerrissen. 2 Parlamente und 2 Regierungen beanspruchen die Macht für sich. Die in Tripolis ansässige Regierung wird von Islamisten dominiert, die international anerkannte Regierung in Tobruk von deren Gegnern. Beide kämpfen um Einfluss, Geld und Ressourcen und stützen sich auf die zahlreichen Milizen im Land. Vor dem Hintergrund der Gefährdung durch den IS haben sich die Repräsentanten beider Lager am Sitz der UN in Genf darauf geeinigt, bis nächsten Monat eine Einheitsregierung zu bilden.